und Magen irgendwo. Die Fotos von früher sind nur noch in deinem Kopf. Stopf nicht deine Ohren zu, kapp den alten Zopf. Hast du Benzin, dann ist es gut. Hast du keines, ist das auch. Du schaffst es mit etwas Mut. Das ist alles, alles was du brauchst. Es geht immer weiter. Mit dem Auto, dem Zug, dem Flieger, egal, du kommst voran. Und für die Sterne brauchst du nichts als Fantasie. Wenn du sie nicht heute entdeckst,